Es ging gut, aber Anna war oft müde und beneidete jeden, der seine Tage zubringen durfte in Trägheit. Nicht zu kaufen und stolz. Sie aber stehen, oh schreckliche